Du erträgst das Leid, die auferlegte Schuld. Lebst mit Kompromissen, stets mit der Geduld. Du suchst die Antwort auf all deine Fragen. Du willst nicht länger schweigen, du willst es endlich wagen. Du willst nicht länger schweigen, du willst es endlich wagen. Denn du bist frei, du bist frei geboren. Fliegst wie ein junger Adler mit dem Wind. Du bist frei, du bist frei geboren. Verschließ die Ketten, mit denen wir gefangen sind. Du bist frei, du bist frei geboren. Du bist frei, du bist frei geboren. Wie lang hast du geschwiegen, wie lang nicht aufgestellt? Ein Leben zwischen Mauern, das dich gefangen hält. Du suchst die Antwort auf all deine Fragen. Du willst nicht länger schweigen, du willst es endlich wagen. Du willst nicht länger schweigen, du willst es endlich wagen. Denn du bist frei. Fliegst wie ein junger Adler mit dem Wind. Du bist frei, du bist frei geboren. Verschließ die Ketten, mit denen wir gefangen sind. Du bist frei, du bist frei geboren. Du bist frei, du bist frei geboren. Hier ist deine Heimat, hier bist du geboren. Viel zu lange nichts getan, hast du dir jetzt geschworen. Du hast die Antwort auf all deine Fragen. Du willst endlich kämpfen, willst es endlich wagen. Du willst endlich kämpfen, willst es endlich wagen. Denn du bist frei. Fliegst wie ein junger Adler mit dem Wind. Du bist frei, du bist frei geboren. Verschließ die Ketten, mit denen wir gefangen sind. Denn du bist frei, du bist frei geboren. Fliegst wie ein junger Adler mit dem Wind. Du bist frei, du bist frei geboren. Verschließ die Ketten, mit denen wir gefangen sind.